seltsam wie alles begann für uns zwei. Wir waren beide fremd in der Fremde. Trübselig gingen die Tage vorbei und die Nächte nahmen. Sagte, kommt her, ihr seid für ein ander bestimmt. Jetzt bist du bei mir, ich geh neben dir, voll Liebe, die kein Ende nimmt. Wenn zwischen heute und morgen die Sterne am Himmel alle untergehen, lass sie doch untergehen. Ich werde bei dir sein und dir zur Seite stehen. Mag zwischen heute und morgen die Welt um uns herum auch aus den Fugen gehen, für uns bleibt jeder Tag wie heute so schön. Heute